ja jeder, weil es liegt doch auf der Hand. Es war mit Bock und Rollmusik nicht immer leicht in diesem Land. Was in mir sitzt, ist weiß gespritzt, das ist mir völlig klar, obgleich ich Whisky check und du seitdem in USA ich war. Dort sagst Falco, you are wonderful, komm, habt's mir langsam gern, wenn's meine Records trotzdem kaufen bittet, tät es mich nicht stern. Das Typische an mir, ich bin untypisch ganz und gar, einmal hoch und einmal tief. Gespritzt, dann wieder klar. Ihr werdet's mir nehmen müssen, wie ich bin. Ich sag's euch lieber gleich, sagt's mir den nächsten schlanken Fuß, dann bin ich für euch live dabei. Amerika, hört's ihr mal klar, was wir mal echt vermissen kann. Wenn's der nicht weiß, wer dann, wann der Mr. Smith klotzen hat, verkauf mir ja man kann. Der Herr war dick, das Madel slick, so den er alle fragt. What's your name? Er nimmt 2000 Cash, das Dirndl sagt. Ihr werdet's uns nehmen müssen, wie wir sind. Wir sagen's euch lieber gleich, sagt uns den nächsten Präsidenten und wir sind left dabei. Wonderful Wiener Schnitzel, ich gebe am 10. Kapolnische in der Woche. Yeah, that's really great, was ich eh, das macht 100. Na, Schilling, nicht Dollar. Übertreiben wollen wir's nicht.